Der Sprecher der Maßnahmegesellschaft für die südkoreanischen Menschenrechte veröffentlichte am 7. April eine Stellungnahme in Zusammenhang damit, dass gegenwärtig in Südkorea aus Anlass der Bergung des Passagierschiffes Sewol erneut der Kampf der Bevölkerung aller Kreise für die Klärung der Ursache des Schiffsuntergangs und für die Bestrafung der Verantwortlichen dafür entfaltet wird. Das ist, so sagte der Sprecher, eine Explosion der Wut der südkoreanischen Bevölkerung auf die Ex-Präsidentin Park Geun-hye und das konservative Regime, die durch die beispiellose volksfeindliche Tyrannei die einmalige große Katastrophe ins Leben gerufen, dennoch bisher keine Entschuldigung und Selbstkritik gemacht haben und sich darüber hinaus unverschämt und frech benehmen. Die Überlebenden, die im untergehenden Schiff eingeschlossen waren, kamen dann auch massenweise ums Leben und das ist eine Art Massenmord des Park Geun-hye-Regimes. Park Geun-hye und ihre konservative Regierung haben die Katastrophe von Schiff Sewol erzeugt und das ganze Südkorea in das untergehende Schiff verwandelt. Die scheußlichste Sünde dieser grausamen Kaltblütigen ist mit nichts zu vertuschen. Park Geun-hye ist zwar von Geschichte und Volk verurteilt, vom Blauen Haus entlassen und verhaftet worden, ist aber immer noch am Leben und wartet auf eine Gelegenheit für die blutige Rache. Auch die konservative Regierung als ihre Komplize betrügt und verspottet mit allerlei Tricks und Skrupellosigkeit die Bevölkerung und Öffentlichkeit und versucht wie verrückt eine zweite Park Geun-hye-Regierung zu produzieren. Die Entlassung der bösen Frau Park Geun-hye aus dem Blauen Haus und ihre Verhaftung sind nur der erste Schritt zu einem neuen Leben und zu einer neuen Gesellschaft. Alle Bürger Südkoreas sollen für ihr sinnvolles Leben und ihre Würde die Ursache der Schiffskatastrophe gründlich klären und die Schuldigen daran hart bestrafen, so muss es für einige hundert junge Kinder, die im kalten Meer ertrunken sind, rächen und das Regime als Mörder gemeinsam mit Park Geun-hye entschieden beerdigen.